vorstellen können. Und dann war das Interview zu Ende und nicht wirklich, weil das Interview zu Ende war, sondern weil Selma Hayek diese Terrasse betrat und alle mehr oder weniger rausschmiss, weil sie dort Fotos machen wollte. Und sie wollte wohl mich nicht auf dem Foto haben, deshalb mussten wir diese Terrasse räumen. Aber das ist halt kann, du bist gegen nichts gefeit und wenn ich nicht schön genug für Selma Hayek Selfies bin, dann ist das halt so. Und das Schöne ist, wenn du es nicht erzählen würdest, würde man es gar nicht hören am Interview. So ist es dann immer. Der Tag ist noch jung, heute läuft auch noch ein neuer Film von Todd Haynes, da haben sich vorher schon alle geeinigt, nicht, dass er ja, ein Highlight sein wird. Wie ergeht es dir, Anke? Ja, ich freue mich auch drauf. Der Film heißt der Carol und das ist eine Patricia Highsmith-Verfilmung. Es geht um die Liebe zwischen zwei Frauen und Todd Haynes hat es ja so drauf, so ganz besondere, artifizielle, stilisierte Melodramen zu machen. Und dann sehe ich natürlich auch immer gerne Cate Blanchett. Und gleich, ne, Patrick, gucken wir uns noch einen iranischen Film in einer Nebensektion an, einer jüngeren Regisseurin. Und nach Taxi, nach dem großen Erfolg auf der Berlinale, ist man natürlich gespannt, was gibt es für neue Stimmen im iranischen Kino. So ist das. Und es ist ja immer der Blick in die Nebenreihen, der uns fast abhanden kommt bei den ganzen Wettbewerbsfilmen. Aber wie gesagt, dort sieht man immer wieder dann auch Regisseure, über die wir dann Jahre später im Wettbewerb sprechen. Und der iranische Film ist natürlich ein sehr, sehr großer. Aber es kommen ja noch so viele Sachen auf uns zu. Aber für heute wird es das erst mal werden. Und wir werden auch noch weiter berichten. Soweit die ersten Eindrücke aus Cannes. Vielen Dank, Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Ihr beide verlegt eure Zelte jetzt wieder ins Kino und nächsten Samstag wird Vollbild dann in voller Länge live aus Cannes gesendet mit Interviews und Studiogästen. Und wir blicken in der kommenden Stunde auf das hiesige Kino- und Filmgeschehen und dazu gehört auch ein neuer Film von Michael Winterbottom. Ich habe mit dem britischen Regisseur gesprochen.